Neben der dramatischen Form des Hörspiels gibt es in Crank natürlich auch andere literarische Ausdrucksformen. Nur bedarf es hypochondrischer Übertreibungsfähigkeit und psychotischer Irrsinnigkeit, um im Crank originell zu sein. Unter den vielen Autoren gibt es nur einen, eher Unbekannten, der diese Voraussetzungen im Übermaß erfüllt.